Hello, Greater Grace. Good to see you. This is Reach the City Week. Also das ist die Woche für Reach the City. And we've been looking forward to this for months. Und wir haben seit Monaten uns auf diese Sache ausgerichtet. Because we just love coming to church in Vienna. Weil wir das einfach wirklich sehr mögen, in die Gemeinde hier in Wien zu kommen. I'll put some leaflets down here, and if you want to come and join us, please do. That tells you when things will happen. Ich werde ein paar Prospekte auf den Boden legen. Wenn ihr möchtet, nehmt euch welche davon und da seht ihr, was alles geschieht diese Woche. We value your help on the streets each evening this week, because you are absolutely marvelous at talking to people. Und wir schätzen eure Mithilfe auf der Straße diese Woche am Abend, weil wir wissen, dass ihr ganz wunderbar mit den Leuten sprecht. And so it's absolutely marvelous if many of you can come. So please. Also es wäre wirklich wunderbar, wenn viele von euch kommen könnten. You know, the churches in England are going through a period of great difficulty at the moment. Die Gemeinden in England, sie machen gerade eine schwierige Zeit durch. There is a tremendous tendency to compromise. Es gibt eine ganz erstaunliche Tendenz, nämlich Kompromisse zu schließen. In the areas of Christian doctrine. Und zwar in Bezug auf die christliche Lehre. And the Christian moral life. Und auf das normale christliche Leben. And there is a tremendous movement amongst liberals in our churches in England to move away from fundamental Christian belief. Und es gibt viele liberale Strömungen in unseren Gemeinden in England, die sich von der fundamentalen Lehre entfernen. You may have seen some of this in the newspaper. Vielleicht habt ihr einiges davon in den Zeitungen gelesen. Now the Queen is apparently a good Christian woman. Nun, die Königin ist offensichtlich eine gute Christin. And this last week she expressed great concern about the state of the churches in England. Und diese Woche hat sie sich erst geäußert und ihrer Sorge Ausdruck gegeben in Bezug auf die Gemeinde in England, also sprich die Kirche. So many people in our churches and even our leaders are saying we must move forward into the new world. Und so viele der Leitenden in den Kirchen sagen, wir müssen nach vorne gehen, hinein in die neue Welt. Und es ist wirklich unglaublich erfrischend, mit euch bibelgläubigen Christen zusammen zu sein. Weil wenn wir nicht von der Schrift geleitet werden, dann haben wir ein Problem. If the scripture is not your guide, where do you go? Wenn die Schrift nicht unsere Leitung hat, wohin gehen wir dann? So there really is great uncertainty. Es gibt also sehr große Unsicherheit. Now in the world that I live in, it's a different planet. Nun, in der Welt, in der ich lebe, das ist ein anderer Planet. I work with the most incredible people. Ich arbeite mit den erstaunlichsten Menschen zusammen. A few years ago, I was teaching at the Greek Bible Institute in Athens. Vor ein paar Jahren habe ich auf einem griechischen Bibelinstitut gelehrt. Now I've been doing a program there for 23 years. Und zwar seit 23 Jahren habe ich dort ein Programm laufen. And anybody who is going to lead in the Greek evangelical church has to pass our course in evangelism. Und jeder, der in der evangelikalen Gemeinde in Griechenland als Leiter dort wirken möchte, muss diesen Kurs besuchen. This is the sort of thing we like to see. Und genau das wollen wir sehen, so etwas. And we've got some wonderful Greek street preachers. Und wir haben ganz wunderbare griechische Straßenprediger. And they can preach in Greek, which is wonderful. Und die können ja auf Griechisch predigen, das ist wunderbar. But they have always said, you'll never be in the schools. Aber die haben immer gesagt, du wirst niemals in die Schulen gehen. Forget about the schools. Na, hör auf mit den Schulen. In the schools, you have the priests. Und in den Schulen gibt's ja die Priester. And the Greek priests, the Greek Orthodox priests, are very much against the preaching of the gospel. Und die griechischen orthodoxen Priester sind sehr gegen das Predigen des Evangeliums. And in fact, they attack us sometimes. Und in der Wirklichkeit greifen sie uns auch manches Mal an. Which is why I have a man even bigger than Dragon as a minder. Und I have a man even bigger than Dragon. Also ich habe einen Mann, der ist größer, der ist sogar größer als der Dragon, der mich beschützt. His hands are like bunches of bananas. It's wonderful. Und seine Hände, die sind wie so Bananen. And Stauden. When Big Takis comes out and shakes hands with these priests, they're very polite for the rest of the evening. It's wonderful. Und wenn der dann zugeht auf einen dieser Priester und ihm die Hand schüttelt, dann sind sie sehr höflich den ganzen Rest des Abends. But I was told you'll never be in the schools in Greece. Aber mir wurde gesagt, du wirst niemals in die Schulen hineinkommen in Griechenland. And one of my young students from the Bible Institute, he said, well, I'll try. Und einer meiner Studenten auf diesem Bibelinstitut hat gesagt, nun, ich werde es versuchen. But all the teachers, all the Christians, all the leaders said, don't be stupid, it cannot happen. Aber alle Lehrer, alle Christen und alle anderen haben gesagt, sei nicht so dumm, du kannst das nicht schaffen. People keep on saying, all my ideas are crazy, you know? Und die Leute sagen immer wieder, nun, das sind ja verrückt. Marvelous, I like it. Ah, ich mag das, das ist wunderbar. And this boy, Boutros. Und dieser Junge heißt Boutros. Very smart boy. Ein sehr kluger Junge. Beautiful suit, tie. Ganz einen schönen Anzug trägt er, eine Krawatte, gut geschnittene Haare. Very respectable. Ein sehr respektvoller Mensch. 3 years ago he started work in the schools in Thessalonica. Und vor 3 Jahren hat er begonnen, in den Schulen zu wirken, und zwar in Thessaloniki. And he made a huge discovery. Und hat eine riesige Entdeckung da gemacht. That the schools are not run by the priests, they're run by teachers. Dass die Schulen nicht von den Priestern geleitet werden und geführt werden, sondern von Lehrern. What an amazing discovery! Was für eine unglaubliche Entdeckung! And so he's into all the schools in Thessalonica. Also jetzt ist er in all den Schulen in Thessaloniki. And then he starts teaching people how to do the school's ministry. Und er beginnt die Leute zu unterrichten darin, wie man in diesen Schulen wirken kann. And now we're in half the schools in Athens as well. Und nun sind wir schon in den in der Hälfte aller Schulen in Athen. So young people in Greece can now grow up knowing about Jesus. Also die jungen Menschen jetzt in Griechenland, sie können im Wissen um Jesus Christus and aufwachsen. You know, this is an age in which God is using ordinary people like Boutros. Und wir leben in einem Zeitabschnitt, wo Gott einfach so ganz normale Menschen wie den Boutros benutzt, um solche Dinge zu tun. You know, it's when we honor God that he honors us and our efforts. Also das heißt, wenn wir Gott ehren, dann ehrt auch er unsere Versuche und unsere Unternehmungen. He is the God of the impossible. Er ist der Gott des Unmöglichen. If something is impossible, God can do it. Wenn etwas unmöglich ist, dann kann es Gott tun. And really I would like to see the schools ministry in Vienna become part of the structural life of the church. Und ich möchte auch wirklich hier in Wien den Schuldienst als einen Teil dieser Gemeinde sehen. Now old Thomas here is an excellent schools worker. Also ich bin ein Schularbeiter. And we have worked together in school here. Und wir waren schon gemeinsam in Schulen hier in Wien. And Stefan and Bjorn. Ja, Stefan und Björn sind auch ganz wunderbare Arbeiter in der Schule. Und wir müssen aber dafür beten, dass diese Männer hier etwas aufbauen in unseren Schulen. Maybe you're a school teacher. Vielleicht bist du heute ein Lehrer. Maybe you're unemployed. Und vielleicht bist du ohne Beschäftigung. Wonderful. Wunderbar. God can use people who are unemployed. Gott kann solche Leute verwenden, die keine Beschäftigung haben. Do you know, it's incredible the people God does use. Ihr wisst, das ist unglaublich, immer wieder zu sehen, welche Leute Gott verwendet. I'm so delighted that Christopher Matheson is with us tonight. Ich bin ganz froh, dass heute der Christopher Matheson mit uns heute ist. For the last 20 years he's led our work in Spain. Er hat die letzten 20 Jahre unsere Arbeit in Spanien geleitet. And Chris and I were out preaching on the streets of Madrid and a little guy this tall but came to Christ. Wir haben gepredigt auf der Straße in Madrid und ein junger Mann, so groß ungefähr, hat zu Christus gefunden. This little guy actually really did come to Christ. Und dieser junge Mann ist wirklich zu Christus gekommen. And in fact he came to stay with us, he joined the team. Und er hat auch dann weiter mit uns zusammengearbeitet. Er ist einer der Teammitglieder. Came to England and did Bible school. Er ist dann nach England gekommen und hat dort Bibelstudien gemacht. Today he has a number of churches in Bogota in Colombia. Und heute leitet er einige Gemeinden in Bogota in Kolumbien. He has street churches. Er hat Straßengemeinden. They actually put the church up on the street. Das heißt, die bauen die Straße oder die bauen die Gemeinde auf der Straße auf. They put tarpaulins across between the houses. Die spannen da so Zeltplanen zwischen den Häusern. And they put carpets down in the roads. Und dann legen sie die Teppiche auf der Straße. And then they put chairs down. Und dann stellen sie die Sessel auf. And then they build a platform. Und dann bauen sie eine Bühne. And you can't walk down the street without going to church. Und du kannst da gar nicht mehr durchgehen auf der Straße, ohne durch die Gemeinde zu gehen. Many of the people who have come to Christ through the ministry of these churches are people who are in the mafia, in drugs, in terrorism, in all kinds of problems. Und viele der Leute, die auf diese Weise in die Gemeinden gekommen sind, sind Mitglieder der Mafia, haben mit Drogen zu tun oder sonstige kriminelle Machenschaften. He's only that big. He's a tiny little Colombian. Der ist nur so groß, ein ganz kleiner Kolumbianer. And he has a tiny little wife called America. Und er hat eine kleine Frau, sie heißt Amerika. And I was she's a beautiful Western lady. Und sie ist eine wunderbare Westernfrau. He calls her Miss America. Er nennt sie meine Frau Amerika. And Miss America, her mother is a woman who lives in a mud hut in the jungle in Peru. Und deren Mutter lebt in einem Erdloch eigentlich in Peru im Dschungel. And they wash their clothes in the river and do their cooking with over an open fire. Und die waschen ihre Kleider noch im Fluss und sie haben Feuerstellen, wo sie etwas wärmen. And God has brought America from that life into a modern life. Und unser Gott hat diese Frau Amerika in solch ein Leben gestellt. They're doing a tremendous work in Colombia. Die machen eine ganz, ganz erstaunliche Arbeit in Kolumbien. This last year, the terrorists in Colombia, the FARC guerrillas, have thrown many Christian farmers off their land. Dieses Jahr haben viele der Guerillas die Farmer verjagt. Und zwar von ihrem Land einfach weggejagt. Because they see the Christian church as the enemy of terrorism. Und sie sehen, dass die christliche Gemeinde Feinde des Terrorismus ist. And Farid and America, they have been up into the villages preaching to these farmers. Und Farid und Amerika, sie gehen in diese kleinen Dörfer und predigen zu diesen Bauern. And we have been sending money to feed 200 or 300 of these people. Und wir schicken immer Geld, damit 200-300 diese Leute dort Essen haben. And many of those who've become believers through this ministry are people who are members of the terrorist groups. Und viele derjenigen, die da Mitglieder der Gemeinde wurden auf diese Weise, sind Mitglieder von terroristischen Gruppen. It is absolutely amazing. Something like 50 or 60 terrorists have become Christians in the last 6 months. Und das ist wirklich erstaunlich, weil in den letzten 6 Monaten wurden so 50-60 verschiedene Leute von terroristischen Vereinigungen Christen. A little guy from the streets of Madrid. Ein kleiner Mann auf der Straße von Madrid. God uses ordinary people in amazing ways. Gott verwendet ganz gewöhnliche Leute auf erstaunliche Weise. And you know, you think of the ministry of St. Paul. Und denkt mal an den Dienst vom Apostel Paulus. Apparently he was a little Jew with bow legs. Es war ein kleiner Jude, hatte so gebeugte Knie, also. And we're told he had a big nose. Und man sagt auch, er hatte eine große Nase. And he walked everywhere like this. Und er hat ungefähr sich so bewegt. And he made tents. Und er hat Zelte gemacht. And he only had a few helpers, maybe 5 or 6. Und er hatte nur ein paar Gehilfen, so 5, 6 vielleicht. And he went into these huge cities and preached the gospel. Und er ist in diese riesigen Städte gegangen und hat das Evangelium gepredigt. And he kept getting beaten up. Und er wurde immer wieder auch geschlagen. And thrown into prison. Er wurde ins Gefängnis gesteckt. Now this is a mistake. Nun, das ist ein Fehler. Because it looks good in the prayer letters to say these things, but it does not encourage others to get involved in the work. Weil das schaut zwar gut aus, wenn man sowas in den Gebetsbriefen also schreibt, dass man dafür beten soll, aber es schaut nicht gut aus, wenn man andere auf die Straße bekommen möchte. So I decided right at the beginning that I'd leave that stuff out of my ministry. Also habe ich mir gedacht, ich lasse das gleich von Anfang an weg, alle diese Punkte. Now I think I've got a lot more people working with me than St. Paul had working with him. Und ich habe viel mehr Leute, die für mich arbeiten, als es zum Beispiel zur Zeit des Paulus war. Today we're reaching a lot more people. Und heute erreichen wir viel mehr Leute. We spoke to 5,500 people last week. Wir haben letzte Woche zu 5,500 Menschen gesprochen. It's absolutely amazing. Das ist ganz erstaunlich. In Albania, in the last 2 weeks, 92 people have become believers. In Albanien wurden die letzten 2 Wochen 92 Leute zu Christen. In one town. Und zwar ja, von einer Sprache. And you look at this little ministry that Paul had. Und wenn ihr euch ansieht, welchen kleinen Dienst da dieser Paulus machte. And most people in the big city would not know he had even been there. Und die meisten der Leute wussten damals gar nicht, dass er überhaupt in der Stadt war. And yet God was doing something big with this man. Und dennoch, Gott hat etwas ganz Großes gemacht mit diesem Mann. In fact, this man's ministry and what God did in this man's ministry changed the course of world history. Und es war ja so, dass eigentlich das, was hier geschehen ist durch diesen Mann, den Lauf der Geschichte geändert hat. Little guys like you and me. So kleine Menschen wie du und ich. Doing little things. Wir machen kleine Dinge. Doing what we can do. Wir machen so viel wir können. God takes hold of that. Aber Gott ergreift das. And he fulfills his purposes. Und er verwendet es, um seinen Zweck hervorzubringen. And you know, it's the most wonderfully fulfilling thing in all the world to be used by Jesus Christ. Und es ist das Wunderbarste, das man sich nur vorstellen kann, wenn man von Jesus Christus verwendet wird. To have Jesus work through us. Wenn Jesus durch uns hindurch wirken kann. Annie and I have been in New Zealand last month. Letztes Monat waren die Anja, meine Frau und ich in Neuseeland. And we met the Churches Education Commission for New Zealand. Wir haben dort eine Kommission kennengelernt, die sich mit der Erziehung in den Gemeinden beschäftigt. And next year there'll be training seminars for schools workers all over New Zealand. Und kommendes Jahr wird es dann Seminare geben für alle, die in den Schulen arbeiten, und zwar because the schools in New Zealand are wide open to the gospel. Weil die Schulen in Neuseeland ganz offen stehen für das Evangelium. The law has opened all the schools in New Zealand. Das Gesetz lässt es zu, dass all diese Schulen offen stehen. And so we must train people properly to fulfill that task. Also wir müssen die Leute richtig ausbilden, damit sie diese Aufgabe der christlichen Erziehung wahrnehmen können. Next month Annie and I will be in Africa. Das nächste Monat werden die Annie und ich in Afrika sein. And we have 150 trainees there. Wir haben dort 150 Leute, die wir ausbilden. We're teaching them Christian education. Wir lehren sie christliche Erziehung. Do you know that churches in most of these countries have never got involved in Christian education? Und wisst ihr, dass die meisten Gemeinden in diesen Ländern sich niemals mit christlicher Erziehung beschäftigt haben? Each month our little group in Bristol talks to twice as many people as go to all the churches in Bristol in a whole year. In jedem Monat sprechen bei uns und mein Team spricht jedes Monat mit mehr Leuten, und zwar doppelt so viel Leuten, als jemals in diesem Monat in die Gemeinden gehen. And the churches as churches play no part in this at all. Und die Kirchen als solche, sie spielen eigentlich keine Rolle in der Gesellschaft. They have no contribution to make to the task of actually bringing Christ to the young people of our city. Und sie leisten auch überhaupt keinen Beitrag, um den Leuten Christus zu verkünden, und zwar den jungen Leuten in der Stadt. Because they see their whole purpose as to exist in their building. Und sie sehen eigentlich ihren einzigen Zweck ihrer Existenz, dass sie existieren in diesen Gebäuden. Don't let this ever happen to Greater Grace. Aber lasst das niemals zu, dass das hier bei Greater Grace passiert. Keep that vision. Haltet euch fest an dieser Vision. Of taking Christ out there. Nämlich Christus hinauszutragen. We're charged with the task of presenting Christ to the lost. Wir sind mit dieser Aufgabe betraut, dass wir Jesus Christus hinausbringen zu den Verlorenen. The work of the church is important. Und die Arbeit der Gemeinde ist wichtig. But the church's mission is vast. Aber die Mission der Gemeinde ist ganz, ganz riesig. If you look at a map of Europe, wenn ihr euch eine Landkarte ansieht von Europa, 840 million people. 840 Millionen Menschen. To hear the gospel. Sie müssen das Evangelium hören. It's fantastic what the Greater Grace churches worldwide are doing. Es ist fantastisch, was da Greater Grace tun kann. And I think in Greater Grace, I think our great strength is the vision of Pastor Stevens to actually have proper training for all these ministries. Und ich glaube, die große Vision besteht darin, dass Pastor Stevens diese klare Ausbildung für alle diese Gemeinden in den Vordergrund stellt. That is exactly the vision that I have always had. Das ist nämlich genau die Vision, die ich auch immer hatte. That we equip people for the task. That we equip people. Dass wir die Leute für diese Aufgabe ausbilden. It's fantastic to talk to you. Es ist wirklich wunderbar, zu euch sprechen zu können. God bless you. Gott segne euch. It's wonderful to see all these faces I know. Es ist wunderbar, all die Gesichter zu sehen, die ich schon kenne. And it's wonderful to see so many new ones as well. Aber es ist auch wunderbar, so viele neue zu sehen. Keep growing. Schaut, dass ihr weiter wächst. Keep preaching. Und schaut, dass ihr weiter predigt. Keep praying. Und betet weiter. Good. I'll hand over to Old Dragon here. It's great to see all of you. Also es ist wunderbar, euch alle zu sehen. As Corky said, it's great to see everybody that I knew, but it's great to see new people too. Also es ist großartig, so wie der Corky gesagt hat, all die zu sehen, die ich schon kenne, aber auch großartig all die anderen, die neu sind. For those who don't know me, I'm not a senior pastor. Also für die mich nicht kennen, ich bin keiner der als gedienten Pastoren. I may look a little bit more senior than from last year when I left. Vielleicht bin ich schon ein wenig älter jetzt und sehe etwas älter aus als letztes Jahr. But I'm still young. I just had my 33rd birthday last week. Aber ich bin noch immer jung und habe letzte Woche meinen 33. Geburtstag gefeiert. If you want to wish me happy birthday, you may do so after the service. Also, wer mir noch gratulieren mag, kann das nach dem Gottesdienst tun. In case you happen to have some gifts, you may see me after the service. Wenn ihr Geschenke habt, bitte nach dem Gottesdienst. All right. We only have 6 hours. No, I'm just teasing. 20 wir haben nur 6 Stunden. Nein, also 20 Minuten, das war nur ein Scherz. This was awesome what Corky, you said. Beautiful message. Also das war wirklich awesome. Wunderbar, was du gesagt hast, Corky. I love the part on the Word of God. Right. Ich liebe diesen Teil, das Wort Gottes. Right. We leave the Word of God, we lost. We don't know where to go. Also wenn wir das Wort Gottes verlassen, dann wissen wir gar nicht mehr, wo wir sind. So if you brought your Bibles tonight, so wenn ihr heute Abend eure Bibeln dabei habt, turn to 2 Kings chapter 4. Dann blättert zum 2. Könige 4. I hope you brought your Old Testament with you tonight. Ich hoffe, ihr habt auch das Alte Testament heute mitgenommen. Somebody asked me to do a Bible study once. Einmal hat mich jemand gefragt bei einer Bibelrunde, wirst du aus dem Alten oder aus dem Neuen Testament sprechen? You know, I don't like this Old Testament, New Testament. Also ich mag das nicht, dieses Einteilen Altes Testament, Neues Testament. It's the Bible, right? Es ist die Bibel, nicht wahr? It's the Word of God. Es ist das Wort Gottes. And what would New Testament be without the Old Testament and vice versa, right? Und wie käme eines ohne das andere aus, das Neue ohne das Alte oder umgekehrt? John 10:36, the scriptures cannot be broken. In Johannes 10:36 heißt es, die Schrift kann nicht geteilt werden. Right, if you pull Genesis 1:1 out, wenn wir 1. Mose 1:1 rausnehmen, forget about it, 1/3 of the Bible, right? Dann vergiss ein Drittel dieser Bibel. But that's not my message. Aber das ist nicht meine Botschaft. Okay, 2 Kings chapter 4. 2. Könige 4. Let's pray. Beten wir. Okay, Heavenly Father. Himmlischer Vater. Thank you so much for this beautiful church. Danke so sehr für diese schöne Gemeinde. Thank you that this is your church. Danke, dass das deine Gemeinde ist. And we are your people. Dass wir deine Leute sind. And we are speaking your word. Dass wir deine Worte sprechen. To produce your work in us. Um dein Werk in uns hervorzubringen. To do your work out on the streets and in countries. Und um dann dein Werk auf den Straßen in anderen Ländern zu tun. Bless this little message. Segne diese kurze Botschaft. In Jesus' name we ask you. In Jesu Namen bitten wir das. Amen. Amen. Okay, chapter 4, verse 1. Kapitel 4, Vers 1. It's about Elisha's ministry. Es geht um den Dienst von Elia. It says, now a certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, your servant, my husband, is dead. And you know that your servant feared the Lord, and a creditor has come to take my children to be his slaves. Und eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben, und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun aber ist der Gläubige gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. I love the stories of Elijah and Elijah. Ich mag diese Geschichten über Elisa und Elia. They are loaded with principles. Da sind riesig viele Prinzipien da. Tonight we'll just touch on few, as many as time permits. Heute Abend werden wir nur ein paar wenige dieser Prinzipien ansprechen können. But I'll stress a point on one very important one. Aber ich werde ein ganz wichtiges hervorheben. It's believed that this prophet who died, it's Obadiah. Right. Es wird hier geglaubt und ja, man ist der Meinung, dass dieser gestorbene Mann der Obadiah war. Right, it's believed that and Obadiah is the shortest prophet, 21 verses in the Old Testament. Dieses Werk ist ja nur 21 Verse lang im Alten Testament. And we see from this first verse that the prophets back in those days were allowed to marry, right? They had wives and everything. Wir sehen aus diesen Versen, dass die Propheten damals auch die Möglichkeit hatten zu heiraten. Right, I think there was a certain belief, you know, back through many centuries, who prohibited the priest to marry. Es gab ja die Lehre, dass über einige Jahrhunderte hinweg gab es diese Lehre, dass ein Priester nicht heiraten durfte. I think, you know, to my opinion, I think most men should marry. Ich für meine Sache, ich glaube, jeder Mann sollte heiraten. And the creditor, it says here, that has come to take my two children, Exodus 21. Und der Gläubige ist ihm gekommen, wie es hier heißt, um die beiden Söhne zu nehmen. Right, or in Leviticus 25, we see that if people were in debt, they were allowed to sell their children. Und in 3. Mose 25 lesen wir, dass die Leute dieses Recht hatten. Wenn jemand Schulden hatte, konnte man die Kinder von diesem Menschen nehmen, oder? Right. To pay off their debts. So dass sie die Schuld abzahlen konnten. Think about in the terms of back then, it was a very difficult time. Also wenn ich an diese Zeit zurückdenke, das war eine sehr schwierige Zeit. The story happened in Israel and the time was during the reign of the King Joram. Und diese Zeit geschah damals, also es war damals in Israel und es war unter dem König Joram. Who was a very bad king. So ein sehr schlimmer König. And I don't know if there is any good king back in the reign of all the 20 kings that were back in Israel. Und ich weiß nicht, ob es damals überhaupt einen guten König gab unter diesen 20 Königen in Israel. From Jeroboam, they were all idolatrous, wicked men, crooks. Von Jeroboam angefangen, es waren lauter Ehebrecher, es waren lauter böse Menschen. I come from the country ruled by for a certain period of time ruled by crooks. Ich komme auch aus einem Land, das über eine gewisse Zeit von crooks, like a cheats, von Betrügern geleitet wurde, regiert wurde. Makes it very tough for common people to live. Einfach Menschen, die dann für den gemeinen Bürger das sehr schwierig gemacht haben. Especially for the prophets in those days, they didn't have much money. They just lived to preach the word of God. Und speziell für die Propheten damals war es sehr schwierig. Sie hatten ja kein Geld. Sie lebten einfach nur, um das Wort Gottes zu predigen. But this woman, in all her desperation, aber diese Frau mit all ihrer Verzweiflung, she did what was the best right to do. Sie machte genau das, was am besten ist in solch einer Situation. Sie ging zum Mann Gottes und bat um Rat. She said, what am I gonna do? Sie hat gesagt, was soll ich tun? My husband died. Mein Mann ist gestorben. My two children are about to go to be taken. Meine zwei Kinder werden mir jetzt gerade weggenommen. And Elisha in verse 2 said to her. Und Elisa sagt zu ihr im Vers 2. What shall I do for you? Was soll ich für dich tun? Tell me, what do you have in your house? Sag mir, was du im Haus hast. And she said this. Und sie hat Folgendes gesagt. She said, your maidservant has nothing except a jar of oil. Deine Magd hat gar nichts im Haus, als nur einen Krug Öl. Can you imagine if your neighbor comes to your house and knocks at your door? Stellt euch mal vor, euer Nachbar kommt und klopft an bei euch. Or, you know, your guests come. Oder da kommt ein Gast. And you have nothing but a little oil. Und du hast nichts außer einen kleinen Krug mit Öl. Or just a little, Holundersaft, Just oder ein bisschen Holundersaft oder right. no food, no cookies, kein Essen, right. Keine Kekse, no microwave, no nothing, keine no Mikrowelle, nothing. Nichts, keine Chips. She said, I got nothing, just a little bit of oil. Sie hat gesagt, ich habe gar nichts mehr, nur ein bisschen Öl. And then he said, go and borrow yourself at large vessels from the neighbors. Da sagte er, geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen. He said, go get empty vessels, don't get a few. Und er hat gesagt, hol dir leere Gefäße und nicht zu wenige. In verse 4, you go in and shut the door behind yourself. Und dann im Vers 4 heißt es, dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir zu. And take your oil and start pouring and see what happens. Und gieß aus dein Öl in all diese Gefäße und schau, was dann passiert. I love what Corky spoke tonight about. Und ich mag das so sehr, worüber Corky heute Abend schon gesprochen hat. Are reaching countries for Christ. Nämlich, dass wir Länder erreichen für Christus. This week is a Reach the City in Vienna. Diese Woche findet dieses Seminar Reach the City in Wien statt. You know, we see people who have attempted great things for Christ. Wir sehen Leute, wie sie Großes für Christus erreicht haben. You know, and we see how did they do it. We ask ourselves, how did they do it? Und wir fragen uns, wie haben die das gemacht? What was in them so bad, so special? That they conquered the countries and preached to thousands and won millions to Christ. Und wir fragen uns, was ist denn so besonders an diesen Menschen, dass sie zu Tausenden und zu Millionen in anderen Ländern sprechen können? It was nothing. Nichts war es. Nothing. Nichts ist es. In Jude it says that Elisha was a man like passions like ours. In Judas heißt es, Elisa war ein Mann wie wir und er hatte auch die gleichen Gefühle und Leidenschaften. There is nothing in people. Es gibt nichts bei den Menschen. Except that a little jar of oil. Außer dieses kleine Öl, dieses klein wenig Öl. And that speaks of our capacity. Und das ist ein right. Bild für unsere Kapazität. We speak of that different things, but tonight I really want to stress the point that this little jar of oil speaks of our capacity. Wir könnten über viele sprechen, aber heute Abend möchte ich ganz besonders über diesen Punkt sprechen. Right. Dieses kleine Fläschchen Öl, das ein Bild ist für unsere Kapazität. And God wants to trust wants us to trust him for our capacity. Und Gott möchte, dass wir ihm vertrauen in Bezug auf unsere Kapazität. A little bit is much when God is in it. Wenig ist viel, wenn Gott dabei ist. I've been a Christian for 12 years. Ich bin nun seit 12 Jahren Christ. If there's one thing that I've learned, und eines habe ich da gelernt inzwischen. It's that little statement, that little principle. Und zwar dieses kleine Prinzip. A little bit is much when God is in it. Wenig ist viel, wenn Gott dabei ist. If God wants you to work a job, wenn Gott möchte, dass du eine Arbeit nimmst, and you see, gee, this job, I make, you know, miserable money. Und du denkst dir nun, das ist so ein mieser Job. What can I do with this? Was kann ich denn da schon tun? And God says, do it and go to Bible school. Und Gott sagt aber, mach diesen Job und geh auf die Bibelschule. A little bit is much when God is in it. Wenig ist viel, wenn Gott darin ist. I think the key to reaching the people for Christ. Ich glaube, der Schlüssel, um die Leute für Christus zu erreichen, you just coming to God as much as the capacity we have, ist, dass wir zu Gott kommen mit dieser Kapazität, die wir haben, and just let it work in us and stretch it. Und dass wir es zulassen, dass Gott in uns wirkt und dass das dann vergrößert wird. I remember my first prayer meeting in the church about 12 years ago. Ich erinnere mich an mein erstes Gebetstreffen hier in der Gemeinde vor circa 12 Jahren. We had a prayer meeting from 10 o'clock at night to midnight. Wir beteten von 10 Uhr abends bis Mitternacht. I said, that's incredible. I couldn't sit 45 minutes in the school back when I was in high school. Und ich habe mir gedacht, das ist unglaublich. In der Schule habe ich keine 45 Minuten ruhig sitzen können. I said to myself, I'm not going. Und ich habe gesagt, ich gehe dort nicht hin. But God spoke to my heart. Aber Gott hat zu meinem Herzen gesprochen. Go by faith and sit there by faith and pray by faith. Geh einfach dorthin im Glauben und sitz dort im Glauben und bete im Glauben. My first prayer meeting two hours from 10 to 12 went by like this. Und mein erstes Gebetstreffen damals von 10 bis 12 Uhr nachts, das ging vorbei so ganz im Fluge. I got up from this, gee, what happened? Und ich bin aufgestanden und habe mir gedacht, was ist los? I thought I could start twitching after 15 minutes, you know? Ich habe mir gedacht, ich werde nach 15 Minuten schon unruhig werden. A little bit is much when God is in it. Aber wenig ist viel, wenn Gott dabei ist. That's why Jabez prayed his famous prayer in 1 Chronicles 4. Deshalb hat Jabez dieses berühmte Gebet gesprochen in 1. Chronik 4. He said, Lord, enlarge my coast. Er hat gesagt, Herr, erweitere mein Gebiet. Enlarge my coast. Erweitere mein Gebiet. I think the biggest mistake people make, Christians make today days. Ich glaube, der größte Fehler, den die Leute heute machen, und zwar Christen, is they wait for their capacity to be bigger in order to serve God. Dass sie darauf warten, dass ihre Kapazität sich vergrößert, damit sie Gott dienen können. What are we waiting for? Aber worauf warten wir? We start little. Wir fangen klein right? an. And we let the word of God in. Und wir lassen das Wort Gottes hinein. Colossians 3:16 and the word of God dwells richly. Kolosser 3:16 das Wort Gottes wohnt reichlich in uns. And the same word, dasselbe Wort, that we think puts the demands and commandments in the Bible, das eben diese ganzen Gebote right? in der Bibel darstellt. Right? Job 23:14 says, he said he'll perform what he appointed me to have to do. In Hiob 23,14 heißt es, Gott wird das hervorbringen, wozu er mich auserwählt hat. I told a gentleman just 2 days ago in Baltimore. Erst vor 2 Tagen habe ich jemand in Baltimore gesagt. He was like, gee, I never been to Bible school. He's 53 years old. So ein Mann mit 53 Jahren. He said, gee, I never been to Bible school. It's like, gee, what shall I do? How many courses? You know. Er hat gesagt, ich war niemals in der Bibelschule. Was soll ich denn machen? I said to him this. Und ich habe zu ihm Folgendes gesagt. I said, take up one class. Ich habe gesagt, beginne mit einer Klasse. Take a simple class, a basic one. Fang mit einer grundlegenden, einfachen Klasse an. And stick with it. Und bleib dabei. And maybe next semester take another one. Und das darauffolgende Semester mach eine zweite Klasse. And maybe next year you'll take two. Und im darauffolgenden Jahr vielleicht machst du dann zwei Klassen. And that's how we grow. Und so wachsen right? wir. We have a little oil. Wir haben wenig Öl. You know, the point is not in how big is your vessel. Also es geht nicht darum, wie groß dein Gefäß ist. You know, as I look at over the audience here tonight, wenn ich jetzt so unsere Anwesenden hier überblicke, there are people with different capacities. Da sitzen Leute mit ganz verschiedenen Kapazitäten. We understand that. Und wir verstehen das. And so does God. Und auch Gott versteht es. But the point is not in how big is the vessel. Aber es geht eben nicht darum, wie groß ist das Gefäß. She didn't come and say, gee, I got the whole barrel of oil. Sie ist nicht gekommen und hat gesagt, ich habe da dieses riesige Fass voller Öl. Just a little bit of oil. Sie hat gesagt, ganz wenig Öl habe ich noch. And Elisha said, go and get vessels, empty ones, and start pouring out. Und der Elisa hat gesagt, hol dir leere Gefäße und dann gieß das Öl da hinein. The point is not how big the vessel is. The point is what we do with it. Also es geht nicht darum, wie groß das Gefäß ist, sondern was wir mit diesen Gefäßen tun. The point when those men received talents. Und das geht auch bei diesem Gleichnis der Talente. It's not in how many talents each received. Nicht darum, wie viel jeder an Talenten erhalten hatte, but what they did with it, what they've sondern done with it. Was sie mit diesen Talenten taten. Right. Pour it before the Lord. Leg das vor den Herrn hin. Give it to God. Gib das Gott hin. And he'll, and when you pour it, und wenn du das ausgießt, you'll see that it never, you know, du wirst sehen, dass sich das niemals right. erschöpft. In verse 5, in verse 6, in verse 6, in verse 6, it says the oil stopped when all the vessels were filled. Da heißt es, dass das Öl zum Stillstand kam, als all die Gefäße voll waren. Do you know what this speak is telling me? Wisst ihr, was mir das sagt? It's telling me that God will honor our faith. Das heißt, right? dass Gott unseren Glauben ehrt. Right? He'll never come short of my faith. Er wird niemals meinen Glauben übersteigen. She got, I don't know how many vessels. Ich weiß nicht, wie viele Gefäße sie da hatte. But as many as she got, all of them were filled. Aber so viele sie daher gebracht hatte, alle waren voll. It didn't stop halfway through. Es hat nicht da in der Mitte aufgehört zu fließen. And it didn't keep on running after the vessels were filled. Und es hat auch nicht weiter geflossen, als dann die Gefäße voll waren. It is God honoring my faith. Gott ehrt meinen Glauben. I go to the street, ich gehe auf die Straße hinaus and I realize my vessel is only that big. Und ich erkenne, dass mein Gefäß nur so klein ist. I don't know one verse or two promises. Ich kenne nicht einmal einen Vers oder zwei Verheißungen. But I go to the street by faith. Aber ich gehe auf die Straße im Glauben. And all I have, I pour it out on somebody. Und alles, was ich habe, teile ich aus für jemand anderen. It's a miracle how God can fill. Und das ist ein Wunder, wie Gott uns dann wieder füllt. Like in Matthew 14. So wie es in Matthäus 14 heißt. Right? Let me just finish this principle of faith, like in Genesis 18. Also ich möchte noch dieses Prinzip des Glaubens ansprechen im 1. Mose 18. When Abraham was praying for Sodom and Gomorrah. Als Abraham für Sodom und Gomorra betete. He went from 50 down to 10 people. Er fing bei 50 Leuten an und kam hinunter bis auf 10 Leute. And all the way God promised him, I'll not destroy if I find 50, 45, 40, 30, 20, 10. Und die ganze Zeit über hat Gott ihm versprochen, ich werde diese Leute nicht zerstören, nicht umbringen. And Abraham stopped at 10. Und Abraham hat dann bei 10 Leuten innegehalten. And really, you know what I believe? Und wisst ihr, was ich wirklich glaube da? Not to make that is Abraham's fault. Right? Nicht, dass ich sage, das ist der Fehler von Abraham gewesen. But I really believe that if Abraham prayed, Lord, if you find one righteous in Sodom and Gomorrah, please don't destroy it, and God wouldn't have. That's what I believe. Und ich glaube, wenn Abraham weiter fortgefahren wäre zu beten und gesagt hätte, Gott, wenn du auch nur einen Gerechten in Sodom findest, dann zerstör es nicht. Und ich glaube, Gott hätte es nicht zerstört. That's what I believe, right? Also das glaube ich. God will never go shorter than my faith. Gott wird meinen Glauben niemals enttäuschen. If I believe God can use me this week to reach the city. Wenn ich glaube, dass Gott mich diese Woche hier in diesem Seminar Reach the City brauchen kann. As many nights as I can go there. So viele Abende ich auch nur hingehen kann. I can be filled and people that I talk to, they can be filled from a little bit that I have. Dann könnte ich dort gefüllt werden und auch Leute, mit denen ich spreche, von wenig zu vielem. Right. Elisha said to him, don't get a few. Elisa hat gesagt, bring nicht nur wenige Gefäße, bring many, sondern bring viele. You know, we don't go to just few services. Wir gehen nur zu ein paar Gottesdiensten. We're not Christians just few years. Aber wir sind nicht bloß Christen für so eine kurze Zeit oder ein paar Jahre. We don't talk to only few people. Wir sprechen nicht nur mit ein paar Leuten. 840 million people. 840 Millionen Leute. Incredible. Unglaublich. I was rooming in Baltimore last year. I spent a year in Baltimore finishing my Bible college. Ich bin jetzt ein Jahr in Baltimore gewesen und habe dort meine Bibelstudien abgeschlossen am College. My roommate was from Nepal. Und mein Zimmergenosse, der war aus dem Nepal. A little small country in the Himalayas up there. Ganz kleines Land dort beim Himalaya. He used to go trekking with all those tourists, you know. Und der ist immer dort hinaufgestiegen auf die Berge mit all den Touristen. He has all those stories and stuff, you know. It's so interesting. Unglaubliche Geschichten erzählt. But he said Nepal lies in between two most largest and most populated countries in the world, China and India, both of them over a billion people, right? Und wenn wir auf die zwei größten stärksten bevölkersten Länder blicken, nämlich China und Indien, das sind ja über eine Milliarde Menschen. Right. Two billion people. Also zwei Milliarden zusammengenommen. It's not a few. Sind nicht nur ein wenig. Now, can I speak to 2 billion people? Also kann ich zu einer Milliarde Menschen sprechen? I don't know. I don't think so. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht. With today's technology, who knows, you know? Aber mit den Technologien heutzutage, wer weiß. But I can, you know, I can speak with as many as I can. Aber ich kann mit so vielen sprechen, wie ich nur kann. And I can train as many as I can. Und ich kann auch so viele ausbilden, wie ich nur kann. 2 Timotheus 2:2, right? 2. Timotheus 2:2. And they can train as many as they can. Und die wiederum können so viele ausbilden, and wie nur möglich. And I can pour my little oil on somebody. Und ich kann somebody. Mein wenig Öl, das ich habe, jemanden ausgießen. And as far as the training, and their oil and my oil poured into somebody else. Und in Bezug auf die Ausbildung eben, können die dann wieder weiter ausgießen. And that's how the work grows. Und so wächst das Werk. Okay. And I'm going to close in just a few minutes. Ich möchte in ein paar Minuten jetzt abschließen. But just think about this principle. Aber denkt über dieses Prinzip nach. A little bit is much when God is in it. Wenig ist viel wert, wenn Gott dabei ist. Right. We don't wait for this capacity to grow. Also wir warten nicht darauf, dass unsere Kapazität zunimmt. It grows as we go by faith. Sie wächst, während wir hinausgehen, im Glauben. I remember my first Bible school class. Ich erinnere mich an meine erste Bibelschulklasse. Right. I talked to Mike, Pastor Mike, back then. Ich habe damals mit dem Pastor Mike gesprochen. He said to me, he said, take the class by credit, because someday you may want to go to Baltimore. Er hat zu mir gesagt, nimm diese Klasse und lass sie dir anrechnen, mach die Prüfung, weil vielleicht gehst du eines Tages nach Baltimore. Like, Baltimore? Like, is this on a planet Earth? Like, is this on a moon or something? Ich habe mich gefragt, Baltimore, wo ist denn das? Ist das irgendwo da? How do you get there? Like, you know, also wie soll ich dorthin? Und one class, another class. Eine Klasse nach der anderen. We're going to have a Bible school starting in August. Diesen August fängt unsere Bibelschule wieder an. But a little bit is much when God is in it. Aber wenig ist ihm viel wert, wenn Gott dabei ist. In Matthew 14, in closing. Nun im Abschluss, Matthäus 14. That's the third time I'm closing tonight. Das dritte Mal, dass ich jetzt sage im Abschluss. Jesus fed 5,000. Da hat Jesus 5,000 Menschen gespeist. Do you think that catering trucks came to feed all that many people? Glaubt ihr, dass da die Lastwagen vorgefahren sind und Nahrungsmittel hatten, um all die zu speisen? I mean, how do you feed 5,000 people? Wie speist du 5,000 Menschen? Like, you know, they have those military barracks with like thousands of soldiers, big kitchens, Tausende von Soldaten mit so Militärbaracken und riesige Küchen und Töpfe. And we think like Jesus had an army of cooks and chefs and all that trucks came with the veggies and meat and 5,000 people, that's a lot of people, man. Wir denken uns, Jesus hatte da vielleicht eine ganze Armada von Köchen und sie haben da alle diese Lebensmittel gehabt. 5,000 men. Aber 5,000 Menschen, das sind 5,000 Männer. Men can eat. Und you know, Männer können schon was essen. Right. And you know what's the funny thing is? Und wisst ihr, was aber dabei ganz komisch ist? They had 5 loaves and 2 fish. Es gab 5 Brotlaibe und 2 Fische. And the story says that all of them got fed. Und in der Geschichte heißt es, dass alle satt wurden. It says the disciples told Jesus, he said, people listen to you for 3 days as you are teaching, they are hungry. Und die Jünger haben zu Jesus gesagt, die Leute hören dir nun seit 3 Tagen zu, sie sind hungrig. They said, send them away to get something to eat. Sie haben zu Jesus gesagt, schick sie doch weg, dass sie sich etwas zu essen besorgen können. Send them to the world, get them fed in the world. Schick sie da hinaus in die Welt, dass sie dort etwas zu essen bekommen. This woman in 2 Kings 4. Und diese Frau im 2. Könige 4, he could have tried to get some job in the world. Sie hätte schon versuchen können, irgendwo eine Arbeit in der Welt zu erlangen. I don't know, maybe even to sell her body. Vielleicht hätte sie sich verkaufen können, sich selbst, ihren Leib, but für ihre 2 Söhne. Jesus said this, keep the people here. Aber Jesus hat gesagt, nein, haltet die Leute hier. And in Mark 6, it says that he felt compassion for the people. Und in Markus 6 lesen wir, dass er Mitgefühl hatte mit den Leuten. He took what they had. Und er nahm das, was sie hatten. And it says that all 5,000 were fed. Und das heißt, alle 5,000 wurden dann satt. And they were like leftovers. Und es gab sogar noch Überreste. They didn't come with the trucks there. Die kamen dann nicht mit Lastwagen. They drove away with the trucks, with the leftovers. Ja, sie sind dann weggefahren mit den Lastwagen, mit den Überresten. But that's how God works, right? Aber genau so wirkt a Gott. Little bit is much when God is in it. Und wenig ist viel wert, wenn Gott dabei ist. We don't go to the world to get fed. Wir gehen nicht in die Welt hinaus, um dort gefüttert zu werden. Und wir blicken auch nicht auf die Welt, um Hilfe zu erlangen oder um unsere Kapazität zu erweitern. We have everything within the body of Christ. Wir haben alles im Leib Christi. And if you just do the right thing, und wenn du einfach das Richtige tust, don't, you know, the worst thing we could do, also das Schlimmste, was du tun kannst, is to look at a jar. Dass du look at the jar. Look. Vessel? Also, dass du auf diesen Krug blickst. Yeah, and it says, gee, it's like that's like nothing. I could, you know. Und dann sagst du, nun, das ist eigentlich nichts, ich kann gar nichts damit tun. Or to compare your jar with someone else's. Oder du vergleichst deinen Krug mit einem Krug eines anderen. Hey, it doesn't matter, you know. There's no much in the jar, but we have a great God. Also ist kein Problem, right? Da ist nichts drinnen in diesem Krug, aber wir haben einen großen Gott. And that's my hope, really. Das ist meine Hoffnung. I want to be used by God. Ich möchte von Gott verwendet werden. My jar is pretty small. Mein Gefäß ist sehr klein. I'm still a kid. Bin noch ein ganz kleiner Junge. Okay. And but God is great. Aber Gott ist groß. And the same God that works. Moses said, as God was faithful to me, He is going to be faithful to you, Joshua. Und Moses sagte, so wie Gott mir gegenüber treu war, wird er auch dir gegenüber treu sein, Joshua. Because God is same yesterday, today, and forever. Weil Gott derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. So it's great. It is great. Also es ist großartig. I'm so glad to be back. Ich bin so froh, wieder hier zu sein. And I hope you are. Und ich hoffe, ihr seid das auch. In case you're not.